Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Ivis verrückte Welt. Ich würde sagen, ich stelle mich erstmal vor. Ich bin die Ivi, ich bin Mutter von zwei wundervollen Kindern und bin seit fast über 20 Jahren mit einer ganz tollen Frau zusammen. Der Grund, weshalb ich einen Podcast starte, ist, dass ich durch meine Post-Covid-Erkrankung ziemlich eingeschränkt bin und kaum noch was unternehme bzw. unternehmen kann. Man zieht sich zurück und auch für die Familie ist es manchmal nicht einfach. Im Moment bin ich arbeitsunfähig und im August gehe ich dann auf eine Post-Covid-Reha. Und bis dahin muss ich einfach durchhalten und überleben. Also schaffe ich Gesprächsstoff und rede über alles, was mir in den Sinn kommt, weil Reden soll ja bekanntlich helfen und daher versuche ich es einfach mal. Es gibt aber nicht nur Gesprächsstoff aus meinem Leben, nein, es wird hier auch jede Menge spannende Mutter-Kind-Gespräche geben. Also, reinhören lohnt sich!